Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 75 des Gabelbissen Podcast. Ja, wie versprochen gibt es heute wieder mal eine Gruß aus der Küche-Folge. Und zwar könnte man ja schon fast sagen, dass es der zweite Teil zur Folge 73 ist. In der Folge 73, ihr könnt euch sicher erinnern, haben wir ja Fleisch gesucht. Da habe ich euch ja erzählt, um was beim Suchen geht. Und habe dann einen kurzen Gruß aus der Küche auch gleich dazugefügt, also eine Aufnahme in der Küche, wo ich quasi gemeinsam mit euch oder live, ja, ist ein bisschen übertrieben beim Podcast, also quasi in der Küche aufgenommen habe, während ich das Fleisch eingesalzen habe. In der letzten Folge habe ich schon kurz erwähnt, der Pökelvorgang dürfte erfolgreich gewesen sein. Ich habe das Fleisch vor einigen Tagen vom Salz befreit, habe es ein paar Stunden gewässert. Nach dem Wässern habe ich es schön trocken getupft und anschließend mit ein bisschen Aluminiumfolie in den Kühlschrank gelegt und habe es durchbrennen lassen. Heute ist dann der spannende Moment gekommen und ich habe das Fleisch ausgewickelt. An ein paar Stellen dürfte es das Salz rausgedrückt haben, das habe ich dann einfach weggewischt wieder. Und dann habe ich das Fleisch einmal schön aufgeschnitten und mal von innen angesehen. Schaut innen sehr gut aus. Es hat die typische rote Farbe von gesuhrtem Fleisch. Es ist fester geworden, klar, hat ja auch Wasser verloren, das Fleisch. Vom Geruch her würde ich sagen, riecht eigentlich ganz normal. Also habe ich keine Bedenken, dass wir hier irgendein Problem haben werden, dass das Fleisch schon irgendwie kaputt ist oder sowas, sprich, dass es schlecht geworden ist. Also man wird keine anderen Verfärbungen oder so unangenehmen Geruchsentwicklungen feststellen. Ja, und was mache ich mit dem Fleisch jetzt? Suhrschnitzel. Ursprünglich wollte ich ja mit Erdäpfelsalat machen, habe mich aber umentschieden und mache jetzt einen Gemüsereis dazu. Ist mir persönlich ja irgendwie lieber und habe auch irgendwie mehr Lust momentan gerade drauf. Bei der heutigen Folge möchte ich auch gleichzeitig einen Erstversuch starten. Und zwar möchte ich das Schnitzelfleisch im Backofen zubereiten. Sprich, wir wissen ja, normal ist Schnitzel, habe ich euch ja schon in der Wiener Schnitzelfolge seinerzeit erklärt, wird es ja schwimmend in Öl gebacken. Ich möchte aber heute meinen Versuch machen, habe ich schon oft im Internet darüber gelesen, und zwar frittieren unter Anführungszeichen wir das Schnitzel im Backrohr. Natürlich, ohne Fett geht es nicht, klar. Das Ganze funktioniert so, das Ganze wird ganz normal paniert, wie wir es generell halt von gebackenen Sachen kennen. Und im Anschluss werden die panierten Schnitzelstücke mit Öl eingerieben, also Öl bestrichen, nicht eingerieben, also nimmt man einen Pinsel, streicht Öl drüber und dann kommt es bei 220 Grad ins Backrohr für so circa eine halbe Stunde und dann sollten die Schnitzel eigentlich fertig sein. Ob es wirklich so gut wird, wie wenn man es in viel mehr Öl herausbacken würde, das werden wir dann nachher natürlich feststellen und uns genauer noch anschauen und durch auch Kostprobe machen. Also ja, ihr leider nicht, außer ihr macht selber lachen. Aber ich werde es für euch verkosten und euch natürlich dann noch am Ende der Folge darüber berichten. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt einmal an. Ich habe schon einige Sachen vorbereitet. Wie vorhin erwähnt, habe ich schon die Schnitzel geschnitten. Ich habe sie auch schon plattiert. Jetzt bereite ich mir meine Panierstraße vor, so nenne ich das immer. So habe ich hier einen Teller mit Mehl, dann einen Teller mit Ei und zu guter Letzt, was gehört auf jede Panade drauf, natürlich Semmelbrösel. Und ich glaube, in Deutschland nennt man das auch Paniermehl. Dann brauche ich noch ein Backblech und auf das Backblech gebe ich Backpapier natürlich drauf. Erspart mir auf der einen Seite die Putzarbeit und auf der anderen Seite kann das auch mit einem heißen Blech anbrennen. So, wenn ihr wollt, könnt ihr auch wiederverwendbares Backpapier nehmen. Das hat den Vorteil, dass wie gesagt, es wiederverwertbar ist und man es abwaschen kann. einziger Nachteil, den ich an dem sehe, ist, wenn ich zum Beispiel was drauf schneiden muss, wie zum Beispiel ein Strudel, kann es bei dem leider leicht passieren, dass ich das durchschneide und das dann kaputt ist. Ja, da bei Strudel würde ich auf alle Fälle ein ganz handelsübliches, normales empfehlen. Da würde ich dann, wie gesagt, halt nicht das Wiederverwertbare nehmen. Das Wiederverwertbare kann man übrigens relativ oft verwenden. Irgendwann ist natürlich auch da die Lebensdauer, das Ende der Lebensdauer erreicht, aber da kann man zigmal damit backen. So, das Ei schlage ich jetzt auf, damit es im Anschluss viel, also so eine schöne Oberfläche bildet. Ich werde es zusätzlich auch noch ein bisschen salzen, nicht viel. Gut, und da können wir schon anfangen. Mein Panieren ist ja relativ leicht. Ich denke, das habt ihr alle schon mal gemacht. Das Fleisch habe ich schon plattiert übrigens im Vorfeld. Zunächst wird das Fleisch in Mehl gewendet. Anschließend ein bisschen abklopfen, damit das überschüssige Mehl runtergeht. Dann ziehen wir das Ganze durch unser Ei. Wer übrigens jetzt kein ganzes Ei da hat, kann auch Eiklar verwenden. Das ist auch kein Problem. Ja, und zu guter Letzt wird unser Schnitzelfleisch schön in den Semmelbröseln gewendet. Wirklich schön. Und danach die Brösel auch leicht andrücken. Also das ist auch wichtig. So, das erste Schnitzel wäre bereit. Dann kommen wir gleich zum zweiten. Schön zunächst wieder in Mehl wenden. Dann durchs Ei ziehen. Abschütteln, durchs Ei ziehen. Wenn euch übrigens etwas vom Ei überbleibt, macht sich gerne noch ein bisschen mehr Salz und ein bisschen Pfeffer dazu und dann für so 30 Sekunden in die Mikrowelle reingeben. Dann hat man so, ja, eine Art Mini-Eierspeis. Ganz alternativ, so kenne ich es auch mit Semmelbrösel mischen und das Ganze dann im Fett rausbacken. Ist natürlich dann um einiges kalorienreicher, schmeckt aber, wie ich finde, auch ganz gut. Ja, noch zum Gemüsereis. Kann ich euch auch erklären, wie ich den gerne mache. Beim Gemüsereis mache ich in der Regel immer so. Ich koche Reis ja immer nach der 1:2 Methode. Man kann Reis auf zwei Arten kochen. So wie Nudeln, sprich in relativ viel Wasser Reis kochen. Oder so wie ich das gemacht, nach der 1:2 Methode. Das heißt, ich habe zwei Teile Wasser und ein Teil Mehl. Darum, euch wird schon aufgefallen sein, wenn ich von Reis spreche, rede ich immer da in Milliliter. Weil ich nach dieser Methode koche. Das funktioniert bei mir wie folgt. Wenn ich zum Beispiel jetzt 500 Milliliter Wasser nehme, gebe ich die in den Topf, erhitze die, bringe sie zum Kochen und dann auch, wie auf Stichwort, bringe es zum Kochen, dann kommt etwas Salz dazu und dann der Reis. Und zwar nehme ich 500 Milliliter Wasser, gebe ich dann in den Messbecher 250 Milliliter Reis rein. Also ich leere bis zu 250 Milliliter Messmarke dann eben den Reis hinein. So, alles aufgekocht, Salz ist drin, dann kommt der Reis rein, den verrühre ich dann. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Jetzt lasse ich den ganzen Reis mal einmal ordentlich aufkochen und danach drehe ich die Herdplatte auf die geringste Stufe runter. Das hat mehrere Vorteile. Auf der einen Seite habe ich den Vorteil, dass mir der Reis nicht überkochen kann. Ihr wisst, das passiert recht gern, dass das dann ziemlich überkocht. Das kann mir in dem Fall nicht passieren. Und zweitens, Reis kann man auch nicht anbrennen. Das passiert bei der Methode leider auch immer wieder gerne. Diese Kochmethode könnt ihr übrigens bei relativ vielen Reisarten verwenden. Bei Basmati-Reis kann man den auch recht gut nehmen. Da müsst ihr aber nicht zwingend 2:1, da kann es auch ein bisschen weniger sein. Basmati-Körner sind ja kleiner als jetzt die handelsüblichen Langkorn-Parboiled-Körner. Und darum braucht ihr da jetzt nicht so viel Wasser. Also da geht es wirklich mit einigen weniger auch ganz gut. Man kann natürlich auch alternativ bei dieser 2-2-1-Runde statt dem Salz jetzt auch Kräuter reingeben. Man kann, wenn man möchte und das verwendet, auch gerne Brühwürfel reingeben oder halt die Brühe aus dem Glas. Ja, man kann im Endeffekt viel beimischen. Man kann Curry, süßen Curry, also dieses englische Currypulver reingeben. Ja. Und beim Gemüsereis geht es dann eigentlich relativ einfach weiter. Da lasse ich den Reis dann eine Zeit lang kochen. Und in Summe kann man sagen, bei 2-1, meiner Erfahrung nach, oder so wie ich immer mache, ist der handelsübliche Langkorn parboiled in, ja, 20 bis 25 Minuten schön gar. Wer es lieber ein bisschen weicher haben möchte, der gibt dann vielleicht noch ein Spur Wasser nach. So, jetzt kocht es auf und jetzt drehe ich zurück. So, ist schon zurückgedreht und jetzt brauche ich den Reis eigentlich nicht mehr beachten, außer dann in 20 Minuten, dann sollte er fertig sein. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Wenn man ein bisschen weicher will und das Wasser ist schon komplett aufgesogen oder verdampft, dann kippe ich einfach ein bisschen was nach. Nachsalzen braucht man dann nimmer mehr. Das ist dann eigentlich nicht mehr nötig. So, und jetzt komme ich auch zu meinem letzten Schnitzel. Dann habe ich das Panieren mal fertig. Zum Auflegen möchte ich nur kurz sagen, das schön nebeneinander am Backblech auflegen. Nicht überlappend, nicht zu knapp beieinander, weil da habe ich in den Foren dann gelesen, dass es eben sein kann, dass das nicht so ganz durch ist, wie man das gerne hätte. So, auch hier habe ich die Panade schön angedrückt. Gut, da werden wir noch ein bisschen umlegen. Okay, so, die Schnitzel wären bereit. Jetzt fehlt Nummer 1. Jetzt muss ich das Ganze noch mit Öl bepinseln und dann können wir es auch schön ins Backrohr reingeben. Dazu hole ich mir eine kleine Schüssel raus. In vielen Rezepten wird übrigens, wenn sie das machen, auch noch Paprikapulver dazugegeben. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn nicht so ganz. Ich probiere es jetzt ohne einfach aus. Von der Menge her wird ab 40 Milliliter wird da gesprochen. Also es ist durchaus einiges an Öl. Aber nicht bei weitem nicht die Menge, die man braucht, wenn man das Ganze dann in der Pfanne machen wird. So, und damit ich die Banane nicht zu sehr vertue, betupfe ich das Schnitzel nur. Damit wirklich, und da muss man schon, glaube ich, darauf achten, dass wirklich alles schön bedeckt ist damit. Weil sonst ja haben wir den Effekt ja nicht, den wir da eigentlich erzielen wollen. Weil im Endeffekt frittieren wir ja auch nur mit weniger Öl. Man, vom Effekt her ist das Gleiche. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. So. Bei größeren Fleischstücken kann man dann durchaus gleich ein bisschen was drauf leeren. Aber ich sehe auch, wenn man pinselt, das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Die Banane, durch dass ich sie ja festgedrückt habe, hält eigentlich schön, man verteilt dann nicht mit dem Pinsel irgendwie weiter. So, next one. Ich bin echt schon gespannt, ob das wirklich so wird, wie erhofft. Im Internet habe ich auch gelesen, diese Methode wird überhaupt generell gerne verwendet, wenn man sehr viel Schnitzel backen will, weil ihr wisst ja, zu Hause hat man nicht diese Hochleistungsfritteusen, wie sie Gastronomie kennt, klar, das hat man natürlich nicht. Und von daher wird da gerne die Methode verwendet, weil ich da einfach viel mehr zur gleichen Zeit machen kann. Wenn ihr zwei Bleche verwenden müsst, dann würde ich euch empfehlen, verwendet auf alle Fälle Heißluft. Denn bei Ober- und Unterhitze habt ihr dann eine zu unregelmäßige Temperaturverteilung. Also da wäre meiner Meinung nach auf alle Fälle Heißluft zu empfehlen. Und da, ich habe es glaube ich eh schon öfter erwähnt, einfach die Temperatur um 20 Grad senken, sprich bei Heißluft sind wir dann bei 200 Grad Celsius. Und dann haben wir im Endeffekt die gleiche Backdauer. So, die eine Seite hätte ich jetzt eingestrichen, jetzt wende ich meine Schnitzel. Da ist sogar ein bisschen was schon auf der Rückseite drauf. Hopp, hopp, hopp. Und die Rückseite tun wir jetzt auch nochmal schön mit Öl einstreichen. Backrohr funktioniert das Ganze dann übrigens folgendermaßen. Nach circa einer Viertelstunde werden die Schnitzel dann gewendet, damit auch die andere Seite schön goldbraun wird. Oder theoretisch goldbraun wird. Nein, ich nehme an, das, was die ganzen, den ganzen Foren, den Kochforen schreiben, wird schon stimmen. Ja, aber man muss immer wieder neue Sachen ausprobieren und schauen, ob das auch so funktioniert, wie man es gerne hätte, weil, ja, vielleicht ist es eine praktische Variante, muss man sagen, man muss da nicht dabei sein. Man hat dann vermutlich nicht diesen Frittiergeruch in der Küche, ihr kennt den sicherlich, wenn ihr schon mal frittiert habt. Ist ja, ja, sagen wir es ehrlich, auch nicht gerade der feinste Geruch, finde ich jetzt. Also man, vielleicht steht jemand ja drauf, aber ich persönlich muss ihn nicht so haben. Rapsöl, noch kurz, verwende ich übrigens, weil es auf der einen Seite schön geschmacksneutral ist und auf der anderen Seite ein äußerst hitzebeständiges Öl ist. Also das hält wirklich ordentlich Temperatur aus. Olivenöl ist ja dann nicht so geeignet dafür, wobei ich da vor kurzem einen relativ interessanten Artikel gelesen habe. Und zwar das, glaube ich, in der Zeitschrift Essen und Trinken, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Die haben sich eben auch dem Thema Olivenöl und Hitze, haben sich dem verschrieben und da mal was drüber geschrieben. Und die haben gemeint, dass es doch nicht so dramatisch ist, wie einem immer gesagt wird. Man, bei großer Hitze entstehen die Schadstoffe im Olivenöl, das sollte man nicht abstreiten. Schon kurz zum Reis schauen. Aber angeblich, wenn man da was in der Pfanne machen will, entstehen nicht zwingend diese Temperaturen, vor allem wenn ich das gar gut reingebe, sind die Temperaturen dann nicht vorhanden. Wenn ihr das machen wollt, und ich gebe zu, ich mache es auch ab und zu, dass ich was in Olivenöl anbrate, vor allem gerne in Kombination mit Butter, also Olivenöl mit Butter, kann ich euch sagen, zum Anbraten ein Traum. Dann auf alle Fälle nehmt raffiniertes Olivenöl. Und nicht, also raffiniertes Olivenöl, raffiniert natürlich sowieso, raffineriertes Olivenöl, nicht das kaltgepresste, weil das ist ja doch um einiges wertvoller, hat viel, viel mehr Geschmack und ist gesünder. Das würde ich nicht nehmen, bitte nur das für den Salat nehmen oder wenn ihr sonst irgendwas kalt marinieren wollt mit Öl. Ja, und da, wie gesagt, auf alle Fälle das raffinerierte nehmen. So, der Backofen ist vorgeheizt. Dann kann ich jetzt ein Backblech reinschieben und dann beginnt das Experiment. Ich gebe das Ganze auf der zweiten Stufe von oben rein, weil, wie gesagt, 220 Grad Celsius Ober-Unterhitze. So, und in einer Viertelstunde werde ich dann noch einmal schauen und dann werde ich die Schnitzel einmal wenden. Also ich bin echt schon gespannt, wie das wird. Keine Sorge, wir werden heute auf alle Fälle Mittagessen haben. Sollte das nicht gelingen, ich habe noch was eingefroren, das könnte mir in der Zeit aufdauen. Also wir würden heute nicht verhungern, sollte das Experiment fehlschlagen. Aber dadurch, dass ich so viel davon gelesen habe, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass das Ganze funktionieren wird. So, zum Gemüsereis werde ich da jetzt weiter verfahren. Der Reis wird gerade gar gekocht, es ist noch Wasser drinnen und ich werde da jetzt schon Gemüse reingeben. Beim Gemüse könnt ihr entweder wahlweise ein frisches nehmen oder, wie ich setze auf eine Tiefkühlmischung. Da gibt es immer die großen Streitereien, Tiefkühlmischung ja oder nein. Ich persönlich bin kein Gegner der Tiefkühlmischung, vor allem weil bei tiefgekühltem Gemüse, Entschuldigung, das Rascheln, und kurz das Zerbrechen, also bei tiefgekühltem Gemüse ist es ja so, das wird zumindest bei jetzt Markenprodukten, die in Österreich erhältlich sind, glaube auch in Deutschland, die einen bei einem bestimmten Produkt einen Kapitän im Logo haben, Ich nehme, ihr wisst jetzt, welche Marke ich meine. Also bei denen ist es so, dass das Gemüse eigentlich wirklich relativ rasch gefroren wird und dadurch auch mehr Vitamine enthalten sind. Schön. Entschuldigt bitte das Rascheln. Ich weiß nicht, warum man noch immer keinen Kunststoff erfunden hat, der ein bisschen raschelärmer ist. So. Und dadurch sagt man ja eben, dass die Gemüsesorten, die tiefgefroren sind, eigentlich eine sehr gute Qualität haben und auch noch sehr viel Vitamine drinnen haben. Ich gebe jetzt übrigens noch ein bisschen Wasser dazu, rühre das Ganze jetzt unterm Reis rein und dann gebe ich einen Deckel drauf und dann lasse ich es weiter ziehen, köcheln, damit das Gemüse auch schön gar wird und das ist ein ganz schnelles Beilagengemüse. Und wieso ist Frischgemüse unter Anführungszeichen jetzt nicht so vitaminreich? Ihr wisst, Vitamine bauen sich ja mit der Zeit ab, nach der Ernte, wenn die Pflanze nicht mehr in der Erde steckt oder nicht mehr mit Wasser versorgt wird. Und ja, das Gemüse, das wir jetzt im Supermarkt kaufen, ja, das hat vielleicht schon ein, zwei Tage Zeit benötigt, bis es, oder noch länger, bis es in den Regalen vom Supermarkt landet. Ja, und da könnt ihr euch vorstellen, sind natürlich dann schon einige Vitamine verloren gegangen. Meiner Meinung nach, das frischeste Gemüse bekommt ihr immer noch auf Märkten. Wenn man da in Wien wohnt, hat man den Vorteil, da gibt es total viele Märkte. Kleinere und größere. Sicher einer der bekanntesten in Wien ist der Naschmarkt. Der hat das Problem, meiner Meinung nach, dass in letzter Zeit da immer mehr Gastronomie sich dort ansiedelt und die Standler verschwinden. Aber ein, ja, weiß nicht, kann man es noch Geheimtipp nennen, ein guter Tipp auf alle Fälle für gut, sehr guten Markt in Wien wäre der Brunnenmarkt. Da bekommt ihr wirklich gute Ware und eine sehr, sehr reichhaltige Auswahl. Auch zu empfehlen wäre der Biobauernmarkt bei der Freiung in Wien. Oder, wo ich persönlich schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wäre am Sonnbergplatz in Wien. Das ist im 19. Bezirk der kleine Markt. Da gibt es auch Gemüse in Bioqualität und Fisch, Hühner, da gibt es relativ viel und eigentlich alles von Preis-Leistung her wirklich in Ordnung. Ja, halt genug Exkurse zu den Wiener Märkten. Den Schnitzeln geht's gut. Man kann jetzt schon sehen, das Öl tut schon seine Arbeit, es frittiert schon. Das ist gut. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Ich mache jetzt eine kleine Aufnahmepause. Wir hören uns später wieder. Für euch ist es natürlich gleich. Also bis gleich. Tschüss. So, ein kurzer Zwischenbericht. Die Viertelstunde ist bei mir noch nicht vergangen. Das Ganze schaut vom Heraußen aus schon recht gut aus, muss ich sagen. Die Panade wirft, so wie ich es gern habe, schon Blasen teilweise. Das sieht schon gut aus. Farbe hat es natürlich noch keine genommen. Ist erst 5 Minuten im Rohr, aber momentaner Stand, muss ich sagen, sieht gut aus und ich bin gespannt, wie es nach den nächsten 10 Minuten sich das Ganze weiterentwickelt. Bis gleich. So, jetzt habe ich es in Summe ein bisschen länger drinnen gelassen, also eine Viertelstunde auf der einen Seite, jetzt sind es gut schon 20 Minuten drin, wollte nur auf Nummer sicher gehen. Vor allem haben sie mir im Vorfeld ein bisschen zu blass ausgesehen und ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal das Blech aus dem Backrohr und wir schauen, welche Farbe die Schnitzel jetzt auf unserer Oberseite haben. Ja, schaut eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Schaut ganz okay aus, aber vergleichbar mit richtig frittierten sind sie meiner Meinung nach nicht. Die Unterseite ist durchaus auch schon leicht braun. Golden, da schaut die Unterseite, finde ich, fast besser aus als die Oberseite, wo ich annehme, das kommt vermutlich daher, weil die Unterseite einfach in Öl gelegen ist. Ja, aber schauen wir mal, ich gebe es jetzt nochmal rein ins Rohr, vielleicht nehme ich mal gar so lang, weil manche Stellen der Panade durchaus schon ein bisschen sehr dunkel sind, aber ich würde sagen, gehen wir es nochmal rein und schauen, was dann passiert. Ich hoffe, dass das was wird, aber ich denke schon. Die paar dunklen Stellen sollen uns jetzt ehrlich gesagt nicht stören. So, dann wieder zweite Schiene von oben. Rohr zu. Und in so 10 Minuten, maximal Viertelstunde, schaue ich dann nach, wie es ausschaut mit dem Ganzen. In der Zwischenzeit war ich natürlich nicht untätig. Ich mache zu dem Ganzen heute noch einen Karottensalat dazu. Da habe ich die Karotten geschält und mit meiner wunderbaren Trommelreibe klein geraffelt. Also ich mag Karottensalat am liebsten so. Ja, und der wird jetzt dann noch mariniert. Ganz schöne Menge geworden. Und da mache ich einfach eine ganz einfache Marinade aus Essig. Da nehme ich gern Kräuteressig. Da werde ich so circa 4-5 Esslöffel nehmen. Dann 2 Esslöffel natives Olivenöl, also kaltgepresstes Olivenöl, ein bisschen Salz und ein wenig Zucker dazu. Das Ganze fülle ich dann mit Wasser auf, damit es nicht zu essighaltig wird. Leere das über den Karottensalat drüber und das Ganze ist eigentlich auch schon fertig, muss nur noch ein bisschen durchziehen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann wieder nach den 10 Minuten, Viertelstunde für euch. Ja, ich sage euch gleich. Bis gleich. So, jetzt sind die 10 Minuten vorbei. Diesmal habe ich es wirklich nicht länger lassen. Backrohr schalte ich aus. So, und die Schnitzel, würde ich sagen, sollten fertig sein. Dann holen wir sie mal raus aus dem Backrohr. Ja, okay, gut. Also ihr merkt, keine großen Freudenschreie. Was mir gleich mal auffällt, die Schnitzel sind um einiges dunkler, als wenn ich es jetzt direkt im Fett herausbacken würde. Inwieweit sich das geschmacklich auswirkt, kann ich nicht sagen. Ja, also ich finde, optisch geben sie nicht jetzt so viel her, wie wenn ich sie in der Pfanne machen würde. Also da muss ich sagen, bin ich eindeutig jemand, der wieder sagt, okay, das mache ich das nächste Mal in der Pfanne. Aber man soll ja nichts Neues unversucht lassen. Und beziehungsweise ich kann es ja wieder probieren, denn vielleicht habe ich auch irgendwas, eine Kleinigkeit falsch gemacht, was das Backrohr doch zu heiß, zu wenig Öl. Ich kann es euch ehrlich gesagt momentan noch nicht sagen, was das genaue Grund ist. Ja, manche Stellen sind sie wirklich sehr, sehr dunkel geworden. Ich werde auch von einem Schnitzel ein Foto reinstellen zum Beitrag, wie gewohnt. Und da könnt ihr euch dann selbst ein Bild dazu machen, wie die optisch geworden sind. Ich melde mich dann gleich wieder. Da gibt es dann noch einen Bericht, wie es geschmeckt hat, ob es gut geworden ist, ob das der Versuch des Fleischsuchens funktioniert hat und wie generell dieses im Backrohr frittieren und Anführungszeichen funktioniert hat. Ja, also dann, bis gleich. So, und der Geschmackstest ist jetzt auch abgeschlossen. Also ich muss sagen, von der Sur, also vom gesurten Fleisch her, war ich äußerst angenehm überrascht. Es hat wunderbar funktioniert. Beim nächsten Mal werde ich auf alle Fälle eine Spur weniger Kümmel nehmen, vielleicht ein bisschen mehr Wacholder. Denn den Geschmack des Kümmels von der Sur, die wir angefertigt haben, oder ich angefertigt habe in dem Fall, ist schon stark durchgekommen. Man hat mich nicht gestört, aber beim nächsten Mal möchte ich vielleicht doch ein bisschen mehr Wacholdernote in das Ganze reinbringen. Die Panade, ja, die war sehr knusprig. Sie war sehr kompakt und sehr knusprig. Eventuell war es doch zu lang im Rohr, war die Temperatur vielleicht doch eine Spur zu hoch. Ich kann es schwer sagen. Ich werde es eventuell noch einmal probieren. Wenn dem so ist, werde ich euch im Rahmen des Gabelbissen-Podcasts einmal darüber berichten. Einfach so als kleine Randnotiz in einer x-beliebigen, so einer normalen Folge. Ja, es war teilweise halt, wie gesagt, doch schon ziemlich dunkel, die Panade. Ja, das Fleisch an sich war schön zart drinnen, das war kein Problem. Aber ja, die Panade war halt nicht so schön, wie man es normalerweise vom Frittieren aus der Pfanne oder halt, wenn man es hat, aus der Fritteuse her kennt. In Summe würde ich aber dennoch sagen, war das Sur-Experiment auf alle Fälle ein großer Erfolg und auch das im Backrohr frittierende Experiment würde ich jetzt als ja, Teilerfolg werten, weil es hat in Summe ja funktioniert und das gemacht, was es sollte. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Suren habt oder auch zum Thema Panieren im Backrohr oder ihr selbst Erfahrungen damit gemacht habt und mir sagen wollt, hey, das möchte ich mir dem Thomas schicken vom Gabelbissen, dann könnt ihr das gerne machen. Entweder ihr nehmt ein kleines MP3 oder was auch immer ihr wollt auf, schickt es mir per Mail. Oder ihr könnt auch die Software Audio Boom verwenden, euch dann einen kleinen Account anlegen, etwas aufnehmen und mit dem Schlagwort Raute Gabelbissen versehen. Und das baue ich dann gerne in einer meiner nächsten Folgen ein.